All'altro argomento della pedagogia di Schleiermacher, sulla quale abbiamo il grandissimo piacere di große Freude Herrn Bollno. Unter uns zu haben, die ganze Tagung, und jetzt also ein Referat von ihm zu hören, was ja ein Vorzug ist, unter dem uns viele manchmal Menschen beneiden würden. Und da ich in Deutschland die italienischen Texte verschicken kann, an die deutschen Kollegen, können Sie sich da bedienen mit diesem Jahr. Also Herr Bollno, bitte schön. Sie haben das Wort. Meine Damen und Herren, mit der Pädagogik Schleiermacher kommen wir in eine so andere Atmosphäre bei diesem so vielgestaltigen und vielseitigen Mann, dass es gegenüber den Vorträgen der letzten Sitzungen vielleicht einer gewissen Umstellung bedarf, um die ganz andere Art der schleiermacherischen Pädagogik zu begreifen. Man hört schlecht. Kann man das Mikrofon etwas näher stellen? Ja. Oder können Sie sich vorne sitzen? Ja, hier vorne ist sehr viel Platz. Ja, es ist sehr klar. Wenn Sie etwas nach vorne rücken, soweit wir rechts hören, dann ist vielleicht von beiden Seiten das. Aber wie im Kino sind die besten Plätze immerhin für mich frei. Also wenn ich anfangen kann, so ist die Stellung Schleiermachers in der Geschichte der deutschen Pädagogik sehr umstritten. Reble sagt 1950 in seiner Geschichte der Pädagogik, Schleiermacher sei zusammen mit Herbart der eigentliche Begründer der wissenschaftlichen Pädagogik gewesen. Und andere haben nach ihm diese Auffassung geteilt. Dieses Urteil wirkt zunächst sehr erstaunlich und bedarf wohl einer gewissen Begründung, denn die beiden sehr verschiedenartigen Naturen haben in ihrer Auswirkung auf die Folgezeit ein sehr verschiedenes Schicksal gehabt. Herbart hat die Pädagogik des 19. Jahrhunderts, besonders an den Volksschulen, so entscheidend bestimmt, dass er als der pädagogische Theoretiker schlechthin erscheinen konnte. Erste Reformpädagogik des beginnenden 20. Jahrhunderts lehnte sich leidenschaftlich gegen die im Formalismus erstarrte Herbartsche Tradition auf. Schleiermacher ist dagegen sehr viel weniger wirksam geworden. Er blieb immer im Hintergrund und es bezeichnet schon eine neue Wendung, wenn Blättner in seiner Geschichte der Pädagogik es bedauert hat, dass es Herbart war, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts der Pädagoge schlechthin, insbesondere der Volksschule, wurde. Erst in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ist es bei uns in Deutschland zu einer erstaunlichen Entdeckung der schleiermacherischen Pädagogik gekommen. Es häufen sich jetzt die Arbeiten über schleiermacherische Pädagogik, sodass Schmidt in seiner Darstellung Schleiermachers unter den Klassikern der Pädagogik feststellen konnte, in der Gegenwart dürften im deutschen Sprachraum über kaum einen historischen Pädagogen mehr Hochschulschriften erschienen sein als über Schleiermacher. Ob das sich nun in der pädagogischen Praxis entsprechend ausgewirkt hat, mag hier dahingestellt sein. Jedenfalls ergibt sich von hier die Frage, welches die Gründe für Schleiermachers plötzliche Wiederentdeckung sind. Einige Gründe sind in der bisherigen Diskussion genannt worden. Dahin gehört die weitschweifige Darstellungsweise Schleiermachers. Hinzu kommt auch, dass er seine Pädagogik nicht in einem selbstständigen Buch veröffentlicht hat, sondern dass seine Vorlesungen erst 15 Jahre nach seinem Tode aus Machtschriften seiner Hörer veröffentlicht worden sind. Aber bei all diesen Gründen bliebe unverständlich, wie es dann plötzlich zu einer solchen Bewertung der schleiermacherischen Pädagogik kommen konnte. Die tieferen Gründe scheinen mir darin zu liegen, dass das Wissenschaftsverständnis des 19. Jahrhunderts nicht geeignet war, die Eigenart der schleiermacherischen Pädagogik zu würdigen und dass erst die Entwicklung der Geisteswissenschaften im späteren 19. Jahrhundert es ermöglichte, Schleiermacher angemessener zu erfassen. Che la mancanza di un apprezzamento di Schleiermacher come pedagogo nell'Ottocento si spiega dal fatto dove era questa frase di dass es die Entdeckung der die Entwicklung der Geisteswissenschaften es ermöglicht hat. No, la natura, lo sviluppo della Geisteswissenschaft nell'Ottocento era poco adatto per un apprezzamento della natura. Della pedagogia di Schleiermacher. Anche come metodo. Anche come metodo. Se lei. Io ho cercato di riassumere i passaggi principali. Sì. Forse ma posso fare di questa introduzione o come volete. Wir sollten vielleicht nicht viel unterbrechen, aber wenn Sie selbst einen Absatz finden, ich darf aufmerksam machen. Wenn Sie aufmerksam machen, dann können wir eine kurze Frage. Also ich wollte hier erwähnen, dass schon Blättner seinerzeit in seiner Geschichte der Pädagogik darauf aufmerksam gemacht hat, dass gegenüber dem am einzelnen Menschen psychologisch orientierten Pädagogik es andere Themen waren, die in der schleiermacherischen Pädagogik in den Vordergrund traten. Er schreibt hier, Schleiermachers Pädagogik konnte erst wieder aufgenommen und mit Gewinn neu durchdacht werden, als die Geisteswissenschaften kulturphilosophischen, soziologischen und politischen Charakters den Blick auf die Tatbestände gerichtet hatten, die für Schleiermacher in der Erziehung wesentlich waren. Aber hinzu kommt wohl ein zweites. Tiefer als der sich im Inhalt der Fragestellungen abzeichnende Wandel dürfte das Methodenproblem finden, denn in der wissenschaftlichen Situation des 19. Jahrhunderts waren nicht die Voraussetzungen gegeben, um Schleiermachers Vorgehen in seiner eigenen Art zu begreifen. Herbart konnte seine allgemeine Pädagogik noch aus dem Zweck der Erziehung ableiten und ableiten, das heißt auf deduktive Weise aus gesicherten Voraussetzungen in einem fortschreitenden Gedankengang sein System aufbauen. Demgegenüber musste Schleiermacher als ungeschickt und oft verworren erscheinen. Erst als sich die Geisteswissenschaften ihrer methodischen Selbstständigkeit bewusst geworden waren, das heißt mit der Erkenntnis, dass es sich in ihnen um eine eigene, selbstständig neben den Naturwissenschaften stehende Form der Wissenschaft handelt, waren dann die Möglichkeiten gegeben, rückblickend auch Schleiermacher angemessener zu verstehen. Ja, soll ich jetzt Pause? Ja, gut. È indubbia la posizione rilevante di Schleiermacher nella storia della pedagogia. Assieme al suo contemporaneo Herbart, Schleiermacher figura come il fondatore di una pedagogia scientifica. Questo accostamento fra Schleiermacher e Herbart può sembrare a prima vista strano e potremmo dire anche fuori luogo, dal momento che i due autori ebbero un destino ben diverso, legato alla diversa risonanza del loro pensiero. Mentre Herbert infatti venne considerato il teorizzatore pedagogico per eccellenza, Schleiermacher fu in buona parte per lungo tempo dimenticato. Solo negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, la pedagogia schleiermacheriana ha iniziato ad essere considerata, ad essere messa in luce e valorizzata in Germania. Viene spontaneo allora di chiedersi quali sono le ragioni per cui così a lungo, per un periodo così lungo, non si è parlato della pedagogia in Schleiermacher e quali sono i motivi che hanno portato ad una sua rivalutazione, hanno sollecitato la scoperta e la qualità della pedagogia schleiermacheriana. Tra i motivi che hanno determinato la lunga non considerazione della pedagogia in Schleiermacher vi è certo la mancanza di una formulazione sintetica e di facile apprendimento delle riflessioni pedagogiche di Schleiermacher. Basti pensare che Schleiermacher non pubblicò le sue Vorlesungen relative alla pedagogia, ma solo 15 anni dopo la sua morte queste vennero pubblicate da altri. Inoltre mi pare di dover riconoscere, se non al professor Bonnoff, che il tipo di conoscenza scientifica che era proprio del XIX secolo non era adatto, non era in sintonia, adatto a riconoscere la particolarità del modo di procedere, della metodologia anche di indagine in Schleiermacher. Solo attraverso il processo di indipendizzazione delle scienze dello spirito, alla fine del XIX secolo, fu possibile un'autentica comprensione della sua pedagogia. Nun ergibt sich allerdings noch ein Problem, denn zwischen der Entstehung der Geisteswissenschaften am Ende des 19. Jahrhunderts und der Rezeption Schleiermachers in der Mitte des 20. Jahrhunderts ist noch ein so langer Zeitraum, dass man sich fragen muss, warum es so lange gedauert hat. Und damit ergibt sich die Aufgabe, den langen Weg zu verfolgen, der von diesen Anfängen bis zur heutigen Wiederentdeckung Schleiermachers führt. Das scheint mir ein interessantes Kapitel einer Rezeptionsgeschichte zu sein. Wenn ich also versuche, diesen Schritten ein wenig nachzugehen, so stand am Anfang dieses Weges Wilhelm Dilthey, nicht nur wegen der Begründung der Geisteswissenschaften, sondern wegen seiner eigenen intensiven Beschäftigung mit Schleiermacher. Dabei fällt auf, dass trotz dieser intensiven Beschäftigung im Leben Schleiermachers, an dem er sein Leben gearbeitet hat, in der Entstehung der Hermeneutik und so weiter, von Schleiermachers Pädagogik überhaupt nicht die Rede gewesen ist. Zweite Etappe auf diesem Wege scheint mir Dilthey Schüler Hermann Nohl zu sein. Aber auch bei ihm ergibt sich die Schwierigkeit, dass er in seinem geistesgeschichtlichen Werk der Geschichte der deutschen Bewegung Schleiermacher als Religionsphilosophen ausführlich würdigt, auch selbst aber auf die Pädagogik nicht weiter eingeht. Erst ganz spät, in seinen letzten Lebensjahren, 1957, im Leben Schleiermacher, befindet sich eine ganz kurze Notiz über die Pädagogik, wo er schreibt, seine Gedanken wie seine Methode sind uns heute fast überall näher als die seiner Zeitgenossen. Es ist zum Beispiel seine Pädagogik gerade heute wirksamer denn je. Worin diese Wirksamkeit besteht, wird hier allerdings nicht ausgeführt, aber es ist daran zu erinnern, dass Nohl in mehreren Proseminaren Schleiermachers Pädagogik behandelt hat und die dadurch in die Reihe der großen pädagogischen Klassiker eingeführt hat. Dritte Stufe scheint mir in Erich Weniger, dem Nohlschen Schüler, gegeben zu sein, der ebenfalls die hohe Schätzung Schleiermachers übernommen hat Schon 1929 hat er in seiner Antrittsvorlesung über Theorie und Praxis der Erziehung ganz entscheidend die schleiermacherischen Gedanken, auf die ich jetzt noch zu sprechen komme, aufgenommen. Und wenige hat dann, allerdings jetzt wesentlich später, 57 war es, zusammen mit Schulze die schleiermacherischen pädagogischen Schriften mit ausführlichen Erläuterungen neu herausgegeben. Und von hierher entfaltet sich nun eine breite Literatur, die im Einzelnen nicht zu verfolgen ist. Die Frage bleibt immer, warum hat es so lange gedauert, bis diese Entdeckung Schleiermachers sich durchgesetzt hat? Volle Pause. Sì, è stato percorso un po' il cammino dei vari scolari di Tiltei che si sono dedicati all'approfondimento di Schleiermacher come pedagogo. È stato nominato assieme a Tiltei solo un Hermann Null, Erich Weniger. Rimane comunque il problema centrale di vedere come mai per così lungo tempo non si è parlato della pedagogia in Schleiermacher. Ja, und ohne auf diese Literatur im Einzelnen einzugehen, scheint mir das Wesentliche zu sein, dass erst die methodische Besinnung der Geisteswissenschaften und ihre Auswirkung auf die sogenannte geisteswissenschaftliche Pädagogik die Voraussetzung für ein neues Verständnis Schleiermachers geschaffen haben. Ich sage ausdrücklich die Voraussetzungen, denn das bedeutet nicht, ihn einfach als einen verfrühten Vertreter geisteswissenschaftlicher Pädagogik zu betrachten. Dafür war er zu selbstständig und zu sehr in seiner Zeit verhaftet. Mir scheint es überhaupt, den historisch gewordenen, inzwischen überflüssig gewordenen Begriff der geisteswissenschaftlichen Pädagogik aufzugeben und stattdessen den heute wieder gebräuchlichen Begriff der Hermeneutik aufzunehmen. Schleiermacher als der Begründer einer hermeneutischen Pädagogik, das ist die These, die ich hier vertreten möchte und die es genauer zu begründen gibt. Dazu eine Einschränkung. Schleiermacher hat den Begriff der Hermeneutik im klassischen Sinne auf die Auslegung sprachlicher Äußerungen beschränkt. Mir scheint aber die Ausweitung dieses Begriffs, wie sie vor allem von Heidegger in seiner Hermeneutik des menschlichen Daseins durchgeführt ist und wie sie auf der anderen Seite bei Noll und bei Wilhelm Flitzner zum Ausdruck kommt, die von einer Pädagogik als einer Hermeneutik der Erziehungswissenschaft sprechen. Mir geht es hier nicht um das Inhaltliche der schleiermacherischen Pädagogik, sondern allein auf die von ihm befolgte Methode. Dazu ist es nicht notwendig, nicht einmal sinnvoll, die Pädagogik im Ganzen darzustellen. Es muss genügen, einige Beispiele herauszugreifen, an denen der hermeneutische Charakter seines Vorgehens besonders deutlich wird. Sarebbe comunque errato considerare Schleiermacher semplicemente come un precoce rappresentante della pedagogia che solo più tardi si sarebbe sviluppata fino in seno alle scienze dello spirito. Schleiermacher era in questo senso troppo integrato nel pensiero del suo tempo, era figlio del romanticismo e del tardo idealismo. La tesi che qui il professor Bollnow vuole sostenere è quella secondo cui Schleiermacher figura essere il fondatore di una pedagogia ermeneutica. Teniamo presente che Schleiermacher non parla esplicitamente di pedagogia ermeneutica nei suoi scritti, però la lascia intendere in forma descrittiva. Il professor Bollnow si riferirà in questa relazione essenzialmente all'aspetto metodologico della pedagogia schleiermacheriana più che sui contenuti. Als erstes, Schleiermacher geht, um eine verlässliche Grundlage für seine Theorie der Erziehung zu gewinnen, vom Verhältnis der Generationen aus. Immer lassen sich in der Gesamtheit der gleichzeitig lebenden Menschen eine ältere und eine jüngere Generation unterscheiden, wobei immer eine ältere Generation dahinschwindet, während an ihrer Stelle eine jüngere Generation tritt. Schleiermacher fragt nun nach dem Verhältnis der Generationen. Wörtlich, es muss eine Theorie geben, die von dem Verhältnis der älteren Generation zur jüngeren ausgehend sich die Frage stellt, was will denn eigentlich die ältere Generation mit der jüngeren? Auf diese Grundlage des Verhältnisses der älteren zur jüngeren Generation bauen wir alles, was in das Gebiet dieser Theorie fällt. So ist Schleiermacher. Mir scheint, das ist in der Geschichte der Pädagogik ein ganz neuer Ansatz. Schleiermacher geht nicht, wie bisher regelmäßig, von dem einzelnen Menschen aus, der erzogen werden soll, sondern von der Funktion, die die Erziehung im Zusammenleben der menschlichen Gesellschaft hat. Er spricht im späteren Zusammenhang auch davon, dass die Erziehung den Menschen abliefern soll als ihr Werk an das Gesamtleben im Staat, in der Kirche, im allgemeinen, freien, geselligen Verkehr. Das Wort abliefern klingt zunächst gewiss befremdlich, weil es die Vorstellung erwecken könnte, als sei die Erziehung nichts anderes als eine bloße Sozialisierung, als die bloße Anpassung an die vorhandene Gesellschaft. Inwiefern das nicht der Fall ist, inwiefern die gesellschaftliche Funktion mit der Pflege der Individualität verbunden ist, das wird später noch zu erörtern sein. Punto centrale di partenza per Schleiermacher è il rapporto tra le generazioni. Schleiermacher si chiede in quale modo vada considerato il rapporto o il contributo che una generazione più vecchia può offrire alla generazione successiva. E questo considerando anche, prendendo in considerazione la futura entrata in gioco della nuova generazione nei problemi sociali, nella società, quindi la funzione sociale dell'educazione assieme al manifestarsi, al dispiegarsi dell'individualità. Zweitens, der hermeneutische Charakter wird gleich am Anfang deutlich in der Erörterung des Verhältnisses von Theorie und Praxis. Schleiermacher geht davon aus, dass in jeder Kunst die Praxis am Anfang steht und die Theorie sich erst auf der schon vorhandenen Praxis aufbaut. Dabei wird das Wort Kunst in dem allgemeinen Sinn genommen, wie es jede geregelte Tätigkeit bezeichnet, die sich in bestimmten Formen ausgeformt hat, so wie man von einer Heilkunst, einer Baukunst, einer Staatskunst spricht und so wie auch die Erziehung hier als eine Kunst verstanden wird, die eine eigene Kunstlehre erfordert. Schleiermacher betont, ist doch überhaupt auf jedem Gebiete, das Kunst heißt, die Praxis viel älter als die Theorie. Das heißt, man hat schon lange, im Grunde seit überhaupt Menschen auf der Erde leben, erzogen und die Erziehung als ein sinnvolles Tun verstanden, ehe sich eine pädagogische Theorie entwickelt hat. Schleiermacher, sodass man nicht einmal sagen kann, die Praxis bekomme ihren bestimmten Charakter erst in der Theorie, denn, so betont er, die Dignität der Praxis ist unabhängig von der Theorie, die Praxis wird nur in der Theorie eine bewusstere. Das ist die Kernstelle, von der Schleiermacher überhaupt ausgeht. Man kann dies auf die Formel bringen, die Pädagogik sei die Theorie einer Praxis. Allein diese Formel bleibt so lange unbestimmt, als man nicht genauer angibt, welcher Art diese Theorie ist, welche Folgerungen sich daraus ergeben. Das Verhältnis ist hier nämlich grundsätzlich anderer Art als das zwischen Naturwissenschaft und Technik, wie es uns dort geläufig ist. Dort ist die reine Theorie, die Wissenschaft in Physik, Chemie und so weiter das erste, die Grundlage, auf der dann die Technik als Anwendung der Wissenschaft aufbaut. In der Pädagogik dagegen ist die Praxis in der immer schon geschehenen Erziehung unabhängig von der Theorie. Sie funktioniert immer schon, wenn man etwas nachlässig so sagen darf. Und das bedeutet, es gibt in ihr immer schon bestimmte Verfahrensweisen, bestimmte Institutionen, damit auch ein bestimmtes Verständnis vom Sinn und Ziel der Erziehung, auch wenn dies nicht ausdrücklich bewusst ist. Die pädagogische Theorie baut also ihr System grundsätzlich nicht voraussetzungslos von unten her auf, sondern sie findet immer schon sich in der Praxis vorgebildet. Ihre Aufgabe ist nur, das in der Praxis Vorgefundene zum Bewusstsein zu erheben, es zur Klarheit und Bestimmtheit zu bringen und das heißt zugleich, es kritisch zu betrachten. Das ist zusammengefasst eine hermeneutische Aufgabe, modern ausgedrückt die Auslegung eines in der Praxis schon vorhandenen Vorverständnisses. Und damit gewinnen die in der philologischen Hermeneutik entwickelten Verfahrensweisen eine Anwendung auch in der Pädagogik. Schleiermacher parte dalla considerazione che all'inizio di ogni arte, al principio di ogni arte, vi sia la prassi e che la teoria si costruisca solo sulla prassi già esistente. Anche l'educazione viene concepita come arte, fatta di prassi quindi e di teoria. La teoria si crea il proprio spazio solo quando la prassi è già affermata come realtà fondata. La pedagogia come scienza dell'educazione è potremmo dire la teoria di una prassi. Il compito di tale teoria è quello di rendere consapevole l'educando di una conoscenza che è già in lui presente a livello inconscio nella prassi. Analizzare quindi questa conoscenza in maniera critica e depurarla dalla casualità, dai casi fortuiti. Si tratta di un compito ermeneutico, dice il professor Bernard, detto in termini moderni, dell'interpretazione di una preconoscenza già esistente nella prassi. Der hermeneutische Charakter der Pädagogik zeigt sich besonders beim Verhältnis zur Ethik. Auf der einen Seite ist die Pädagogik von der Ethik abhängig, das heißt ausdrücklich, die Pädagogik ist eine rein mit der Ethik zusammenhangende, aus ihr abgeleitete, angewandte Wissenschaft. Die Pädagogik erscheint als Anwendung der Ethik. Allein hier ergibt sich sogleich die Schwierigkeit, dass Schleiermacher betont, es gibt kein von allen anerkanntes ethisches System, auf das sich die Pädagogik berufen könnte. Es gibt kein anerkanntes ethisches System. Diesen Satz müssen wir in seiner grundsätzlichen Schwere nehmen, nicht als Hinweis auf einen bloß zufälligen, im Grunde behebbaren Mangel. Das bedeutet, dass es in der Ethik grundsätzlich kein ein für allemal feststehendes Fundament geben kann, auf dem dann die Pädagogik sich aufbauen könnte. Das ist besonders wichtig, weil Schleiermacher damit zugleich sein eigenes ausgebildetes ethisches System als Voraussetzung, auf dem die Pädagogik aufbauen könnte, ablehnt. Es gibt für ihn, weil die Erziehung nun einmal notwendig ist, keinen anderen Weg als den von ihm als geschichtlichen Weg bezeichneten. Dieser geschichtliche Weg bedeutet von ihm, wir müssen ausgehen von den sittlichen Anschauungen, wie sie faktisch in einer bestimmten Gesellschaft vorhanden sind, und nun weiter, weil diese verschieden sind bei den verschiedenen Zeiten und zu den verschiedenen Kulturen, weil, wie er sagt, die sittliche Einsicht im Einzelnen ein wandelbares ist, darum kann es eine Pädagogik nur auf dem Gebiet einer bestimmten sittlichen Einsicht geben und sie muss sich nach dieser modifizieren, so wie der Schleiermacher. Und das bedeutet, dass es eine allgemeingültige Pädagogik nicht geben kann. Diese Auffassung wird von Schleiermacher mit aller Entschiedenheit vertreten. Die Erziehung ist bezogen auf Staat und Kirche. Wörtlich. Wenn die Erziehung hierauf Rücksicht nehmen soll, kann sie nicht allgemeingültig sein. Denn anders muss der Mensch für diesen, anders für einen anderen Staat und Kirche vollzogen werden. Cominciamo con l'indipendenza della pedagogia dall'etica. Il carattere ermeneutico della pedagogia si mostra particolarmente chiaro nel rapporto con l'etica. Nell'etica non può esservi un fondamento fisso, valido una volta per sempre, sul quale poi la pedagogia possa svilupparsi. La pedagogia deve inevitabilmente seguire il proprio cammino storico, per così dire. Allora, alla domanda, è possibile costruire una pedagogia universalmente valida, valida in ogni tempo e in ogni luogo? Schleiermacher risponde con un no deciso. L'educazione deve comunque sempre tenere come proprio punto di riferimento lo Stato e le chiese. No. Sì. Adeguato. Noch schwieriger wird es für Schleiermacher bei den anthropologischen Voraussetzungen der Erziehung, wobei Schleiermacher unter Anthropologie im damaligen Sprachgebrauch die Gesamtheit der empirischen Wissenschaften von Menschen versteht, darunter also auch die Psychologie. In diesem Bereich gehören auch die natürlichen Anlagen des Menschen. Und es ist die Frage, ob man von hier aus nicht eine verlässliche Grundlage für den Aufbau der Pädagogik gewinnen kann. Aber Schleiermacher erkennt auch die Unmöglichkeit eines solchen Versuchs. Bei dieser, so schreibt er, nämlich der Anthropologie, möchten wir uns wohl noch übler befinden als bei der Ethik. Die Frage, die als erste an die Anthropologie zu stellen wäre, hieße, ob die Menschen, wie sie zur Welt kommen, gleich oder verschieden sind. Und Schleiermacher erkennt wörtlich, diese Frage zu entscheiden, ist noch nicht gelungen, denn Erfahrungen für den ersten Lebensanfang gibt es nicht. Die Pädagogik ist hier also ohne Aussicht auf Hilfe von außen ganz auf sich selbst angewiesen. Das ist wichtig, denn das ist die Begründung der Frage, die später unter dem Begriff der Autonomie der Pädagogik ausführlich erörtert ist. Nun ist es interessant, welchen Weg Schleiermacher hier einschlägt. Und das ist bezeichnend für sein methodisches Vorgehen überhaupt, sodass ich etwas genauer darauf eingehen muss. Schleiermacher geht davon aus, dass es zwei Extreme gibt. In diesem Fall das Extrem der Allmacht der Erziehung und der Beschränktheit der Erziehung. Im ersten Fall wird vorausgesetzt, dass es bloß auf die Erziehung ankommt, um jede Tätigkeit im Menschen, wie man will, zu entwickeln, und er fragt, was würde daraus für die Pädagogik folgen. Er unterscheidet noch einmal wieder eine doppelte Möglichkeit. Einmal kann der Erzieher bestimmte Anlagen auf Kosten anderer entwickeln. Das würde aber eine sittlich nicht zu rechtfertigende Willkür bedeuten. Oder er kann alle Anlagen gleichmäßig zu entwickeln versuchen. Aber dazu müsste er die Voraussetzung machen, dass eben alle Menschen auch gleichmäßig veranlagt sind. Und dazu haben wir kein Recht. Oder auf der anderen Seite, beim anderen Extrem der Beschränktheit der Erziehung, hier wird vorausgesetzt, dass das Verhältnis der einzelnen Anlagen bei jedem Menschen verschieden ist und dass die Erziehung an dieses Verhältnis gebunden ist. Aber dann müsste der Erzieher wieder, ehe er mit seinem Tun beginnt, die Verschiedenheit der Anlagen kennen. Und bis diese hinreichend deutlich geworden ist, ist es für die pädagogische Einwirkung schon zu spät. Auch dieser Weg führt also nicht zum Ziel. Nur als Beispiel für die Weise der schleiermacherischen Argumentation. Ob diese Argumentation überall schlüssig ist, kann hier dahingestellt bleiben. Mir kommt es nur auf das Grundsätzliche des Vorgehens an, wenn weder die Ethik wegen ihrer historischen Bedingtheit noch die empirische Anthropologie wegen der Unsicherheit ihrer Voraussetzungen eine sichere Begründung der Pädagogik geben kann, dann muss diese auf dem Boden der Pädagogik selbst entwickelt werden. Das also ist das schon eben genannte Problem der Autonomie der pädagogischen Wissenschaft. La pedagogia deve per forza di cose riconoscere l'inadeguatezza delle premesse antropologiche e senza aspettarsi quindi un aiuto che provenga dall'esterno, deve trovare la soluzione ai propri interrogativi sul suo stesso terreno. Schleiermacher percorre un cammino, un metodo, un procedimento metodologico su due estremi. Da una parte ipotizza l'onnipotenza dell'educazione, dall'altra la sua limitatezza. In ambedue i casi però non è possibile e non giunge a delle conclusioni applicabili e concrete. Riconosce quindi che l'uomo è un essere vivente che fin dall'inizio esige e richiede autonomia e indipendenza nel proprio agire e in base a questa sua unicità e indipendenza va considerato. Mir kommt es jetzt hier auf das Methodische an. Schleiermacher geht davon aus, zitiert, dass wenn es eine Pädagogik geben soll, es auch eine Bestimmung geben muss, wodurch diese beiden Extreme gebunden werden. Was hier mit dem Wort binden gemeint ist, wird hier nicht erläutert, bedarf noch einer näheren Bestimmung. Vielleicht wird es deutlicher, wenn wir auch den nächsten Schritt hinzunehmen, wo vieles zweifelhaft ist, so fährt Schleiermacher fort, müssen wir auf das zurückgehen, was uns wirklich gegeben ist. Und das ist allein die Unentschiedenheit der anthropologischen Voraussetzungen. Dieser Begriff ist wichtig. Die Unentschiedenheit der anthropologischen Voraussetzungen. Das bedeutet, weil die empirische Auskunft versagt, kann die Lösung nur eine von den anthropologischen Voraussetzungen unabhängige sein. Das bedeutet, sie kann hier nur theoretisch gefunden werden, nämlich durch ein reines Nachdenken. Wie Schleiermacher sagt, die Lösung muss konstruiert werden. Und darum seine Folgerung, ich zitiere wieder, die Pädagogik muss demnach so konstruiert werden, dass sie nicht fehlt, wenn das eine und auch nicht fehlt, wenn das andere wahr ist. Si tratta quindi di trovare un punto di incontro tra i due estremi e sul piano delle premesse antropologiche questo non è reso possibile, dato che l'informazione empirica denuncia il proprio fallimento, ci si dovrà limitare ad una soluzione teoretica, quindi ad una pura riflessione sul fenomeno. La pedagogia avrà quindi come compito essenziale quello di costruire di costruirsi in modo tale da non cadere né nell'uno estremo né nell'altro, ma di trovare la propria realizzazione nella costruzione reale, nella pratica. Viertes Beispiel, eng verbunden mit der allgemeinen Frage, wie weit die ältere Generation überhaupt das Recht hat, durch ihre Erziehung das Leben der jüngeren Generation in einer Weise zu bestimmen, die von dieser vielleicht gar nicht gebildet wird, steht die weitere Frage, ob der Erzieher überhaupt berechtigt ist, einen Augenblick des kindlichen Lebens um eines erst in der Zukunft zu erreichenden Ziels willen aufzuopfern. Er fragt, darf man überhaupt zugestehen, dass ein Lebensaugenblick als bloßes Mittel für einen anderen, diesem anderen, könne aufgeopfert werden? Damit ist Folgendes gemeint: Jede Erziehung ist auf ein Ziel gerichtet, das erst in der Zukunft erreicht werden kann, und stellt darum Anforderungen, die in der Gegenwart vielleicht als lästig empfunden werden. Wörtlich, jede pädagogische Einwirkung stellt sich dar als Aufopferung eines bestimmten Moments für einen künftigen, und es fragt sich, ob wir befugt sind, solche Aufforderung zu machen. Schleier antwortet mit einem entschiedenen Nein. Offenbar nein. So wenig man einen Menschen bloß als Mittel für einen anderen behandeln darf. Das ist eine unbedingte sittliche Forderung. Die kantische Ethik ist im Hintergrund sichtbar. Die Antwort, die man vielfach gegeben hat, der Eingriff sei erlaubt, weil das Kind selber in seinem späteren Alter zustimmen würde, greift zu kurz, weil bei der hohen Kindersterblichkeit ja gar nicht sicher ist, ob sie dieses Erwachsenenalter erreichen würden. Die Begründung muss tiefer greifen. Auf der einen Seite muss man davon ausgehen, wörtlich, dass jeder Lebensmoment als solcher gefördert werde. Und auf der anderen Seite, wiederum wörtlich, können wir nicht sagen, dass in der Erziehung als solcher die Beziehung auf die Zukunft irgendwie zurückgesetzt werden dürfe. Dies ist ja der Natur der pädagogischen Einwirkung, auf die Zukunft gerichtet zu sein. Wir kommen also wieder auf einen Widerspruch, und die Auflösung kann für Schleiermacher nur darin bestehen, dass die Lebenstätigkeit, die ihre Beziehung auf die Zukunft hat, muss zugleich auch ihre Befriedigung in der Gegenwart haben. Für die Erziehung, so muss auch jeder erzieherische Moment, der als solcher seine Beziehung auf die Zukunft hat, zugleich auch Befriedigung sein für den Menschen, wie er gerade ist. Je mehr sich beides durchdringt, umso wirklich vollkommener ist die pädagogische Tätigkeit. Oder in anderer Formulierung, die Vorbereitung, was Vorbereitung ist, muss zugleich auch unmittelbare Befriedigung sein. Dabei zeigt sich, bei genauerer Analyse, dass dieses Verhältnis sich im Verlaufe der Entwicklung verschiebt, während das Kind noch ganz in der Gegenwart lebt oder zu leben scheint, ändert sich das Verhalten, je mehr es seiner Zukunft bewusst wird, und wo zunächst die Einheit zu bestehen schien, treten in der späteren Entwicklung die Funktionen auseinander, und hier erst gewinnt das Problem, wie der Bezug auf die Zukunft mit dem Genuss der Gegenwart vereinbar ist, seine volle Schärfe. Schleiermacher erläutert das sehr ausführlich an dem Verhältnis von Spiel und Übung, aber ich wollte das nicht weiterentwickeln. Ogni tipo di educazione è orientato ad un traguardo che solo in un momento futuro può essere raggiunto. Allora ci domandiamo, è giusto sacrificare il momento del presente per un istante che verrà solo in futuro? E Schleiermacher risponde chiaramente no, poiché l'uomo del momento che verrà futuro non è più quello dell'istante precedente. Il presente ha bisogno di essere soddisfatto e quindi deve essere visto come frammento dell'esistenza umana che per natura è valido in sé, non come legato o proiettato o strumento per il futuro. Il gioco, per esempio, del bambino consiste nell'appagamento del presente, senza una proiezione verso il futuro. Crescendo, il bambino impara invece a proiettare la sua occupazione, il suo impegno per qualche cosa che verrà dopo. Come si può unificare questo impegno e questo gioco legato solo al presente? Cercando di stimolare l'educando a impegnarsi con soddisfazione nel presente per qualche cosa che verrà e che si compierà, si realizzerà fino in futuro. Fünftes und letztes Beispiel. Zu den bisherigen Gegensätzen tritt als der wohl überhaupt wichtigste, der alles erzieherische Verhalten durchzieht, der von Unterstützen und Gegenwirken. Der Erzieher muss sich zunächst einmal darüber klar sein, dass seine Tätigkeit in einer Umwelt geschieht, die schon aller bewussten erzieherischen Bemühung vorausgeht und auf das Kind in einer Weise einwirkt, die der Erzieher oft als schädlich ansehen muss und er darum bei Zeiten entgegentreten muss. Als aussichtsreichste Möglichkeit bietet sich an, das Kind vor schädlichen Einflüssen zu behüten, ehe sich diese ausgewirkt haben. Das würde aber verlangen, das Kind ganz von seiner Außenwelt zu isolieren, was also vermutlich nie gelingen würde. Die zweite Möglichkeit wäre dann, die Umwelt so umzugestalten, dass sie mit den Zielen der Erziehung übereinstimmt, sodass von ihr kein schädlicher Einfluss ausgehen muss. Aber selbst wenn das gelingen würde, wenn, wie Schleiermacher sagt, das ganze Leben auf diese Weise mit der Erziehung identifiziert und die Umgebung durchaus mit der Idee derselben in Harmonie gebracht worden wäre, wenn also auf diese Weise das Kind vor jedem Konflikt bewahrt geblieben wäre, dann wäre die Folge, dass Schleiermacher wieder das frische, freie, lebendige, unmittelbare verloren geht. Bei einer allzu ängstlichen Behütung wäre das Kind verzerrt und wenn es später als mitverantwortliches Glied an die Gesellschaft abgeliefert wird, ist es nicht vorbereitet, die dort unvermeidlichen Kämpfe zu bestehen. Schleiermacher, die jüngere Generation soll mit Stärke, mit Willenskraft ausgerüstet in das gesellschaftliche Leben eintreten. Sie könnte es aber nun und nimmer, wenn es immer behütet würde. Es wäre also besser, die Erziehung hätte es vorbereitet. Wenn das Behüten darum nicht überflüssig werden soll und man das Kind den unkontrollierbaren Einflüssen der Umwelt ausliefern muss, um erst dann, wenn sich die schlechten Folgen zeigen, ihnen entgegenzuwirken, ergibt sich die Frage nach den Grenzen eines sinnvoll angewandten Behütens. Dazu gehört, dass diese Grenzen sich schon in zeitlicher Hinsicht auswirken. Am Anfang der kindlichen Entwicklung steht für Schleiermacher eine Zeit, wo eine Behütung noch nicht notwendig ist, weil das noch nicht erreicht ist in dem Zögling, worauf die äußeren Verhältnisse nachteilig einwirken könnten. Am Ende der Erziehung wäre die Behütung aber schädlich, weil sie verhindert, dass sich die eigenen Kräfte in der Auseinandersetzung mit der Umwelt entwickeln. Aber in der Zwischenzeit hat die Behütung eine notwendige Funktion. Schleiermacher, es gibt gewiss im Anfang der Erziehung eine Zeit, während der Bewahrung und Behütung in vielfacher Hinsicht nur unnütze Sorge wäre, sowie am Ende der Erziehung der Kampf muss eingeleitet sein und geübt werden. In der mittleren Periode wird das Bewahren als heilsames Element sein. So kommen wir wieder auf zwei Extreme: vollkommene Behütung und Auslieferung an die Einflüsse der Umwelt. Und wieder gilt dazwischen abzuwägen, wie weit nun die Behütung sinnvoll oder notwendig ist, wie weit aber überflüssig oder gar schädlich, das wird von Schleiermacher dann im Einzelnen sehr ausführlich durchdiskutiert. L'educatore deve essere consapevole del fatto che la sua azione educativa non si realizza in un ambito scevro da condizionamenti sia di tempo che di luogo. Il suo primario compito è quello di proteggere il bambino nelle diverse fasi della sua crescita dagli influssi negativi che possono provenire dall'esterno. E questa protezione avverrà in modi e misure diverse, poiché finché il bambino è piccolo non sarà necessaria, quando il bambino è adolescente non sarà più necessaria, ma nella fase intermedia è necessario provvedere a questa protezione, facendo in modo che l'educando non venga però isolato dalla realtà nella quale prima o poi si troverà a vivere e con la quale dovrà fare i conti, ma fornendogli gli strumenti per inserirsi e per agire nella società che sarà in un futuro la sua. Ci troviamo quindi anche qui in due estremi: completa protezione, quindi isolamento, oppure protezione minima del educando. Ecco, Schleiermacher si dilunga in questa ricerca di un giusto mezzo. Wenn also das bloße Behüten so lange sinnvoll ist, als sich noch keine schlechten Neigungen gezeigt haben, wird ein anderes Verhalten, nämlich eine absichtliche, planvolle Erziehung notwendig, wenn diese erste Phase der Unschuld vorüber ist. Schleiermacher sieht hier jetzt wieder zwei entgegengesetzte Möglichkeiten. Auf der einen Seite die Erziehung als Unterstützung, er sagt auch als Erweckung des Guten, und Erziehung als Gegenwirkung, als Unterdrückung des Bösen. Die eine beruht auf der Voraussetzung, dass der Mensch von Natur aus gut sei, die andere, dass er böse sei. Schleiermacher lässt auch hier die Frage nach den anthropologischen Voraussetzungen, also ob der Mensch nun von Natur aus gut oder böse ist, unentschieden. Er fragt vielmehr, was diese beiden Annahmen, wenn man sie einmal macht, für die Pädagogik leisten und wie sie nun in der Erziehung zusammenwirken, denn, so sagt er, das Wesen der Erziehung ist in dem Ineinander der beiden Fähigkeiten. Unterstützen und Gegenwirken müssen zusammen sein. Jedes für sich allein erkennen wir als unzulänglich. Das wird nun bei Schleiermacher in seiner Pädagogik in einer sehr ausführlichen Weise durchgeführt. Zugrunde liegt die Differenz der pädagogischen Tätigkeiten, Unterstützung dessen, was abgesehen von der Erziehung von selbst geschieht, Gegenwirkung das gegen das, was auch von selbst geschieht. Aber hierzu kommt der Gegensatz, mach er nun von außen kommen, mach er im Inneren der Jugend sich selbst entwickeln. Lasse das auf sich beruhen. Das Verhältnis, das Wesentliche, was ich herausheben möchte, ist jedenfalls das Verhältnis der beiden Grundformen. Es lässt sich dahin bestimmen, in Schleiermachers Formulierung, dass die unterstützende Seite der Erziehung die wesentliche und primitive ist, während auf der anderen Seite derselben die Methode der Gegenwirkung und Verhütung in die Unterstützung zurückgeht und nur notwendig wird unter Voraussetzung eines Mangels an Zusammenstimmung im menschlichen Leben überhaupt. Auf die Einzelheiten gehe ich nicht ein. Das Wesentliche war mir nur, immer wieder zurückzukommen auf Schleiermachers Vorgehen, wie er Gegensätze aufstellt und wie er diese Gegensätze auszugleichen versucht. Ich blicke darum nach dem Abschluss dieser Beispiele zurück, um das Methodische noch einmal ausdrücklich hervorzuheben. Meine These war, Schleiermacher als der lange verkannte Begründer einer hermeneutischen Pädagogik. Der erste Teil, dass die Bedeutung von Schleiermachers Pädagogik erst entdeckt werden konnte, als auf dem Boden der selbstständig gewordenen Geisteswissenschaften und in der geisteswissenschaftlichen Pädagogik eine seinen Auffassungen entsprechende Richtung entstanden war, das dürfte hinreichend deutlich geworden sein. Schwieriger ist der zweite Teil, wie weit Schleiermacher selbst als Vertreter oder wenigstens als Vorläufer einer geisteswissenschaftlichen Pädagogik zu betrachten ist, was wir ohne Begründung gleichsetzen, als Begründer einer hermeneutischen Pädagogik. Dabei ist zu bedenken, dass Geisteswissenschaften im modernen Sinn zu seinen Zeiten noch nicht bestanden. Er sprach von Künsten und dass er, wie erwähnt, den Begriff der Hermeneutik im überlieferten Sinn auf die Auslegung sprachlicher Gebilde beschränkte. Trotzdem scheint mir deutlich geworden zu sein, dass das bei ihm angewandte Verfahren ein hermeneutisches Verfahren ist, in dem erweiterten Sinn, in dem heute der Begriff der Hermeneutik verstanden ist. Am deutlichsten wird es vielleicht gleich zu Beginn in der Auffassung vom Vorrang der Praxis vor der Theorie, kein konstruktiver Aufbau von unten, sondern am Anfang steht ein immer schon geübtes Verfahren mit einer immer schon geübten Verständlichkeit. Das wird dann in der Theorie nachträglich systematisch entfaltet. Ähnlich beginnt er gleich beim ersten Satz der Vorlesungen, nicht etwa mit einer Definition mit der Erziehung, sondern mit dem Hinweis auf das schon vorhandene Verständnis. Er sagt im ersten Satz, was im Allgemeinen unter Erziehung zu verstehen ist, ist als bekannt vorauszusetzen. Und schon in den frühen Vorlesungen von 1813 betrachtet er es als den legitimen Anfang, das Ausgehen vom populären Begriff, um allmählich zur Erklärung zu kommen. Ich sagte, trotzdem wäre es unhistorisch, wollte man ihn zu nahe an die ein Jahrhundert später entstandene geisteswissenschaftliche Pädagogik heranzurücken. Ich sagte schon, dazu bleibt sein Denken bei allem, was ihn von seiner Zeit unterscheidet, doch zu sehr im Geiste seiner Zeit begründet, der Romantik des deutschen Idealismus. So behält seine Pädagogik einen durchaus eigenen Charakter, der jede einfache Identifizierung verbietet. Wollen Sie vielleicht? Ja, also l'ultimo esempio riguarda la concezione dell'educazione da parte di Schleiermacher come Unterstützung, cioè come risveglio, come sollecitazione di ciò che è buono, e dall'altra l'educazione come oppressione di quello che è cattivo. Quindi da una parte si presuppone la natura buona dell'uomo, dall'altra quella cattiva. Anche qui si tratta di cercare un intreccio, un rapporto fra i due estremi, in quanto ambedue le componenti rientrano, fanno parte della natura dell'uomo, quindi sia il sollecitamento e l'invito a sviluppare ciò che è buono nell'uomo, sia la limitazione almeno di ciò che è malvagio. In una fase conclusiva, il professor Bonhoff ha ripetuto la sua tesi, che era quella di mostrare la validità, il concetto ermeneutico della pedagogia in Schleiermacher, e gli riconosce che di ermeneutica si può parlare nel senso più ampio del termine, sempre per il fatto che Schleiermacher era figlio del suo tempo, ma si può ben dire che il concetto di ermeneutica descritto, non definito, da Schleiermacher può essere accettato anche dal concetto che noi, oggi nel XX secolo, abbiamo del termine. Die zweite Seite, ob man darum Schleiermachers Denken als dialektisch bezeichnen kann, hängt weitgehend davon ab, was man unter Dialektik versteht. Auf keinen Fall darf man an die Hegelsche Dialektik denken, in der der Übergang von der These zur Antithese und weiter zu der den Gegensatz überbrückenden Synthese als ein einseitig gerichteter dynamischer Prozess zu verstehen ist, in dem etwas Neues hervorgebracht wird. Schleiermachers Dialektik, wie sie in seinen Dialektikvorlesungen ausführlich entwickelt wird, ist völlig anderer Natur. Dilthey hat sie im zweiten Band seines Lebens Schleiermachers ausführlich analysiert. Schleiermachers Dialektik ist, soweit es die Pädagogik angeht, im Grunde ein reines Ordnungsprinzip. In Dilthey's Formulierung: Die Aufgabe der Dialektik ist die Herstellung eines wohlbegründeten und zusammenhängenden Organismus unseres Wissens zu ermöglichen. Die Herstellung eines wohlbegründeten und zusammenhängenden Organismus unseres Wissens zu ermöglichen. Für unsere besonderen Zwecke geben diese allgemeinen Erörterungen über die transzendentale Begründung unseres Wissens wenig her. Wichtig für unser Vorgehen sind höchstens die Ausführungen in dem verhältnismäßig kurzen Schlussteil vom Zusammenhang des Wissens, Theorie der Kombination. Hier handelt es sich einmal im heuristischen Verfahren um die Auffindung der Erkenntnisse, wobei noch eine doppelte Möglichkeit zu unterscheiden ist, je nachdem die Erkenntnisse selber gefunden oder durch Mitteilung von anderen erfahren sind, und auf der anderen Seite beim architektonischen Verfahren handelt es sich um die Beziehung zwischen den einzelnen und zum Teil auch zufällig gefundenen Erkenntnissen und ihrer Vereinigung zu einem organischen Ganzen, zum System des Wissens. Über das konkrete Vorgehen ist in diesen wiederum sehr differenzierten Erörterungen wenig enthalten. Wir müssen noch einmal auf die Durchführung in der dialektischen Behandlung innerhalb der Pädagogik zurückgreifen. Wenn ich jetzt daran im Rückblick erinnern kann, Schleiermacher geht regelmäßig so vor, dass er vom Widerspruch zweier entgegengesetzter Extreme ausgeht und zeigt, dass beide für sich genommen zu unhaltbaren Folgerungen führen. Er sucht darum nach der Möglichkeit, sie miteinander zu vereinigen, denn nur auf diese Weise können wir die richtige Auflösung finden. Oder in der anderen Wendung: Es kommt darauf an, dass diese beiden Extreme gebunden werden. Es gilt allgemein, was er am Gegensatz von Familienerziehung und Vorbereitung auf den Staat erklärt. Bei beiden Extremen können wir uns nicht beruhigen, sie müssen gebunden werden. Oder beim Verhältnis vom Genuss des Augenblicks und der Vorbereitung auf die Zukunft: Da uns nun die einseitigen Theorien nicht genügen, so ist eine Ausgleichung des Gegensatzes notwendig. Und nun weiter: Dieser Ausgleich selber geschieht in einer sehr verschiedenen Weise. Beim Verhältnis von Allmacht und Beschränktheit der Erziehung erfolgte er durch eine theoretische Konstruktion, die die Lücke ausfüllt, die durch das Fehlen der empirischen Auskunft gegeben war. Bei dem Verhältnis von Ausbildung der Individualität und Eingliederung in die Gesellschaft geht Schleiermacher dagegen gegenüber dem abstrakten Denken zurück auf die Anschauung, wie das Leben sie uns bietet. Um zu sehen, wie darin beides immer zusammen besteht. Hier kommt es darauf an, die im Leben gegebenen Verhältnisse genauer zu analysieren. Dabei ist wiederum noch zu unterscheiden, ob es sich beim Gegensatzpaar um bestimmte, für sich allein sinnvolle Leistungen handelt, die dann in ihrem Ergänzungsverhältnis und in ihrem Zusammenwirken untersucht werden müssen, oder ob es nur Momente sind, die in einem und demselben Vorgang untrennbar verbunden sind. Das erste wäre beispielsweise beim Verhältnis von Behüten, Gegenwirken und Unterstützen der Fall. Das zweite besonders deutlich im Verhältnis von der Erfüllung des Augenblicks und der Vorbereitung auf die Zukunft. Hinzu kommt aber ein weiteres, dass selten ein Gegensatzpaar isoliert erörtert wird, sondern dass es zwei oder auch mehr Gegensatzpaare sind, die sich überschneiden. So wird das Verhältnis von Gleichheit und Ungleichheit des Menschen einmal in Bezug auf die individuelle, das andere Mal in Bezug auf die universelle Richtung der Erziehung erörtert und im Fall der Ungleichheit wiederum unterschieden, ob diese angeboren ist oder durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinschaft angestammt, oder es wird beim Gegensatz von Gegenwirken und Unterstützen unterschieden zwischen dem, was von außen her auf das Kind einwirkt und dem, was sich von innen heraus entwickelt und so weiter. Das alles konnte ich nicht andeuten, denn es genauer durchzuführen hätte eben die Darstellung der gesamten Pädagogik Schleiermacher erfordert. Formal gesehen ergibt sich aus der Überkreuzung zweier Gegensatzpaare ein viergliedriges Schema, und dieses hat man vielfach als charakteristisch für Schleiermachers Pädagogik angesehen. Aber das darf man nun nicht zu schematisch nehmen. Schleiermacher bleibt in der Durchführung viel lockerer. Schon in meiner sehr verkürzten Darstellung sollte deutlich geworden sein, wie verschiedenartig bei Schleiermacher die Auflösung des Gegensatzes erfolgt. Schon Erika Hoffmann, die sich schon früh mit Schleiermachers Pädagogik unter dem Gesichtspunkt der Dialektik beschäftigt hat, macht darauf aufmerksam, wie wenig sich dieses in einem starren Schema verfestigt hat, und sie sieht gerade darin den besonderen Vorzug seiner Pädagogik. Sie schreibt in diesem Sinne: Dieser Mangel an Konsequenz kann nur positiv bewertet werden als eine Unbefangenheit des Blicks und ein Ernstnehmen der konkreten Wirklichkeit. So, Erika Hoffmann. Und frage ich jetzt ganz am Schluss nach der Bedeutung, die Schleiermachers Pädagogik für uns heute haben kann, so sehe ich ab von den inhaltlichen Fragen, wie vieles davon dauernder Gewinn für eine systematische Pädagogik ist, wie vieles zeitbedingt und nur von historischem Interesse, das war hier nicht zu erörtern. Hier ging es um die Methode seines Vorgehens, die wir als eine ihm eigentümliche Abwandlung der Dialektik erkannten. Gegenüber dem imperialen Charakter der Hegelschen Dialektik, die alle Wirklichkeit auf Biegen oder Brechen einem einheitlichen Entwicklungsschema unterwirft, bleibt Schleiermachers Dialektik viel flexibler und fasst sich in immer abgewandelten Formen dem jeweiligen Gegenstand ab. Sie ist, soweit sie sich in den Pädagogikvorlesungen auswirkt, nur in dieser Einschränkung interessiert sie her, sie ist ein reines Ordnungsprinzip, das in den sich überkreuzenden Gegensätzen die Vollständigkeit der zu berücksichtigenden Gesichtspunkte gewährleistet, da die damit von der Einseitigkeit eines zufälligen Ausgangspunktes befreit und in der sorgfältigen Diskussion der Beziehungen der einzelnen Teile sie zu einem zusammenfassenden, systematischen Ganzen zusammenfügt. Weiter. In der Bindung der Theorie an die vorausgehende Praxis, in der Berufung auf die Anschauung, die das Leben sie bietet, gegenüber dem toten Buchstaben, allgemein in der häufig wiederkehrenden Berufung auf das Leben als letzte Instanz, erweist sich die Grundhaltung der Pädagogik als hermeneutisch und seine Form der Dialektik erweist sich als die methodische Präzisierung einer universal gefassten Hermeneutik. Mit der so gefassten Dialektik scheint mir ein unverrückbarer Maßstab gewonnen zu sein, der sich hinfort In der so gefassten Dialektik scheint mir ein unverrückbarer Maßstab gegeben zu sein, an dem sich hinfort jede auf Vollständigkeit und Ausgewogenheit Anspruch erhebende pädagogische Theorie zu messen hat. Insofern ist Schleiermacher wirklich, wie es in dem anfangs erwähnten Zitat von Reble hieß, ein Merkstein auf dem Wege zur modernen wissenschaftlichen Pädagogik. Ich muss mich um Entschuldigung bitten. Ich habe mich bemüht, kurz zu sein, Wesentliches fortgelassen, aber durch die Notwendigkeit der Übersetzung ist es dann doch wieder länger geworden, als ich beabsichtigt hatte. Das war nicht langweilig. Wir danken Herrn Bono für diesen ausgewogenen, eindringenden Vortrag. Jetzt ist die Frage, wie wir jetzt verfahren. Was haben wir noch vor uns? Drei kurze. Wie lang? Welche sind die Themen und Alle pädagogischen Themen. Ja. Und wie ist der zeitliche Umfang? Ja, viele müssen fahren, nicht? Oder ja. Uhr abfahren oder so. Naja, wollen wir das los? Ja, darf ich nur fragen, ob es überhaupt noch sinnvoll ist, drei pädagogische Sachen. Ich würde sehr darauf reagieren. Ja. Ja. Natürlichkeit ist immer vorbehalten im Tagungsbericht, aber wir sind doch neugierig, was Sie mitgebracht haben. Herr Bono legt auch sehr darauf, dass Sie mir zu Wort kommen. Dankbar sind wir, wenn Sie sozusagen die Sachen konzise halten können, damit wir vielleicht noch ein paar Worte sagen können. Das ist die Frage. Vielleicht genügt dieses Diskutieren über die Methode schon als Erholungspause, sodass wir nicht unterbrechen müssen. Aber dann würde ich auch wirklich bitten um 5 Minuten, nicht wahr? Damit die 5 Minuten nicht 15 werden. Ja? Ich sage also kräftig klatschen in wirklich 5 Minuten und bitten, dass wir dann die anderen Referate hören. Und wenn eine Diskussion kommen soll, die nicht jetzt, sondern nach dem Ganzen. In questa rivista studi di storia dell'educazione, che viene da Mando Armando, sarà pubblicata la traduzione di questa conferenza del professor Bono, no? E poi un altro numero sarà pubblicata l'articolo dell'amico Schweitzer sulla pedagogia o meglio anche sul pensiero di Bono. Così i due numeri di questa rivista avremo praticamente un po' la figura del nostro pensatore Bono. Va bene? Allora 4 minuti. I don't know. Thank you. Thank you. dovremmo ricominciare, se vogliamo arrivare in tempo al nostro pranzo. Grazie.